Sogar Enrico Caruso, der große italienische Tenor, bat um die Hilfe des Italian Squad. Als Caruso auf der Höhe seines Ruhms zu einem Auftritt nach New York kam, drohte die Black Hand, ihn zu ermorden, sofern er nicht $2000 Schutzgeld bezahlte. Er gehorchte. Sofort kamen weitere Briefe, bis der Opernstar einen 1 Fuß hohen Stapel angesammelt hatte. Hilfesuchend wandte Caruso sich ans NYPD. Eine ganze Schar Polizisten und Reporter versammelte sich um den Schreibtisch, an dem ein Beamter die Aussage des Tenors protokollierte. Über die Drohbriefe, über die 3 italienischen Leibwächter, die er als ständige Begleitung angeheuert hatte, über die in seinem schwarzen Spazierstock verborgene Klinge und über die Pistole im Mantel. Nicht einmal in dem tristen Polizeibüro mitten in Manhattan konnte der extrovertierte Caruso widerstehen, einen Auftritt hinzulegen. »Diese Erpresser bekommen von mir nichts als Kugeln oder kalten Stahl«, verkündete er. »Sollen sie doch kommen. Ich bin bereit. Ein Haufen Feiglinge sind die.« Die amerikanischen Beamten, sogar die Iren, waren von dem kurzgewachsenen Sänger entzückt. Endlich ein Italiener, der der Black Hand nicht nur Paroli bot, sondern ihnen auch mit Blei begegnen wollte. Er trug das fröhliche Lächeln eines Kindes im Gesicht, das weiß, dass es sich Applaus verdient hat, schrieb ein Journalist, und all die Amerikaner im Büro erwiderten sein Lächeln. Einer der Zuschauer allerdings, ein gebildeter Italiener, wie sich herausstellte, der die Polizei im Kampf gegen das Verbrechen unterstützte, verzog mürrisch das Gesicht. »Dieser Narr«, schimpfte er gegenüber dem Reporter, »der macht die Italiener schlecht. Er sollte besser seinen Mund halten.« Doch die Drohbriefe rissen nicht ab und Carusos Mut schwand. Immer seltener wagte der Sänger sich unter Menschen. Um diese Zeit wurde er Petrosino vorgestellt und die beiden freundeten sich an. Irgendwann offenbarte Caruso dem Detective, soeben sei eine neue Forderung von $5000 eingetroffen und er wolle bezahlen. Caruso verdiente nicht nur hervorragend, allein sein Vertrag mit der Plattenfirma Victor brachte ihm über $2 Millionen ein, er war auch ein gewiefter Investor. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte er jährlich etwa $154000 Steuern zu bezahlen, was für ihn eine Lappalie war. Petrosino war geschockt. Sein Held Caruso, die Blüte der italienischen Oper, der Mann, der dank seiner reinen, vollen Stimme ohne Mikrofon in großen Stadien auftreten konnte, wollte sich diesen Tieren beugen? In Petrosinos Stadt? Der Detective wusste genau, dass der Bund nur immer mehr Geld fordern würde, so lange, bis Caruso keinen Cent mehr hätte. »Das ist ein Fass ohne Boden«, ließ er den Sänger wissen. Er flehte ihn an, es sich noch einmal zu überlegen und schlug eine Alternative vor. Nach reiflicher Überlegung ließ der Sänger sich überzeugen. Caruso schickte den Erpressern eine Nachricht. Er wolle die $5000 bezahlen, das Geld aber persönlich bei einem Treffen in Manhattan übergeben. Der Bund war einverstanden. Am verabredeten Tag eilte jedoch Petrosino statt Caruso zur Übergabe, in Anzug und Umhang gekleidet wie der Sänger. Er überwältigte die Ganoven, nahm sie fest und brachte dem erleichterten Caruso sein Geld zurück. Noch Jahre später erzählte man sich auf den Straßen Little Italys von Petrosinos Coup. Für den Detective war das ein ermutigender Sieg, doch die Terrorwelle rollte weiter durch Lower Manhattan und die Aufschreie der New Yorker Presse kamen mittlerweile regelmäßig wie Trommelschlag.